Am 6. September legten ein Vorstandsmitglied des Internationalen Soziologie-Instituts unserer Begleitung einen Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkopf nieder und verbeugten sich davor.